1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind ein paar Minuten zu spät und bitten das zu entschuldigen, aber jetzt sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitemennacht. Und das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. 0800 220 50 50, die kostenfreie Telefonnummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Eva. Hallo Eva. Ja, hallo Domian. Du bist 54 Jahre alt. Ich bin 54 Jahre alt, ja. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin einem Heiratsschwindler zum Opfer gefallen. Ach du lieber Himmel. Ja, es war im Jahre 2005. Ja. Und ja, das ganz klassische Schema. Jetzt weiß ich nicht mal warum, aber es war damals situationsbedingt. Mein Mann hatte eine Freundin. Und ich dachte dann, du auch. Mhm. Und dann habe ich eine Annonce geschaltet und nun ja, einige Zuschriften. Obwohl ihr in der Ehe noch drin wart? Ja. Wir waren getrennt lebend, wie sich das nennt. Ne? Ach so. Ich war noch verheiratet. Ne? Eigene Wohnung hattest du? Wir haben in seinem Haus zusammen gewohnt, in getrennten Wohnungen. Ach so, okay. Ja. Also du hast eine Anzeige geschaltet? Ich habe eine Annonce geschaltet, mhm. Genau. Und da kamen einige Zuschriften und ja. Was darf ich fragen, oder wenn du dich genau noch erinnern kannst, was war der Text dieser Anzeige, der Annonce? Also, hallo liebe Unbekannte, mein Name ist Vorname, ne? Mhm. Ich habe zwei Söhne, bin geschieden, bin im Marketingbereich tätig. Mhm. Ganz nett. Ich verreise sehr gerne. Also eine ganz nichts Schwülstiges oder ja. Wo jetzt schon stutzig wird. Und du hast geschrieben, ich suche einen netten Mann, zuverlässigen, liebevollen Mann, ja. Und so weiter. Was man so schreibt. Was man so schreibt, jetzt ja. Auch nichts Hochtrabendes, nicht mit wunderschön und was weiß ich. Okay. Sowas gar nicht. Und er hat sich auch ganz normal beschrieben. Jetzt mhm. Sonst sehr attraktiv. Ne? Also er hat sich dann gemeldet auf die Anzeige. Er hat sich gemeldet. Mhm. Und war eine ganz angenehme, sonore Stimme. Mhm. Und wir haben uns erst jeden Abend unterhalten. Und das tat mir gut, ne? Es war, ich war wieder wichtig. Mhm. Ne? Mhm. Und jeden Abend zur gleichen Zeit und stundenlang hat er mit mir telefoniert. Mhm. Ne? Mhm. Und jetzt weiß ich im Nachhinein, dass er ein bisschen versucht hat, mich ein bisschen auszuhorchen, ne? Inwieweit. Und wahrscheinlich. Ja. Ne? Mhm. Ja. Und irgendwann kam es dann zum großen Treffen. Ja. Das war für mich etwas, naja, enttäuschend. Er hatte sich da etwas hochgestapelt. Wie hatte er sich denn äußerlich beschrieben? Er hatte, nun ja, eigentlich, naja, er hat nicht sehr angegeben, aber zumindest hat er sich besser dargestellt, als er dann rüberkam. Wie sah er denn dann real aus? Ja, viel kleiner und auch, ja, also für meine Begriffe nicht unbedingt attraktiv, aber aha. Er war sehr, sehr schick gekleidet und roch gut und hat sich dann als Geschäftsmann ausgegeben und ja. Alle, also ganz das Geschehene, wenn ja. Man das im Fernsehen sieht, ja gut. Wo habt ihr euch getroffen? In der Gaststätte. Also du warst erstmal ein bisschen enttäuscht, weil, obwohl, da hättest du ja schon so ein bisschen stutzig werden können, weil der hat ja dich ja belogen, ne? Aber ich wollte nicht. Nein, man will, ja. Ich wollte endlich, es war wie ein Strohhalm, kann man so nicht sagen, ja. Aber es war ja. So, ne? Also ich wollte das alles nicht sehen und dann haben wir gegessen und auch was getrunken, ja gut, nach dem zweiten ja. Martini, dann, ja. Ging es denn an diesem ersten Abend schon gleich ins Bett? Nein. Nee. Und jedenfalls, das war, er zeigte dann mein Haus, mein Auto, also so wie man, ne, mhm, hat er Fotos gezeigt vom Haus, seine Familie, ein großes Auto. Mhm. Aber er hat auch gesagt, dass er alleinstehend ist, oder? Er ist geschieden. Geschieden, ne? Ah ja. Mhm. Hat aber seine Kinder, hat Kinder gezeigt, Enkelkinder, Blumenstreukinder, also was, ein schönes Haus, ne? Also du warst beeindruckt. Total beeindruckt. Du warst beeindruckt. Ne? Ich hatte das lange nicht erlebt und Rosen und all sowas halt. Mhm. Ne? Jetzt lass uns mal einen kleinen Schnitt machen. Also die Anfänge haben wir jetzt mitbekommen, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja. Wie lange, ich frag mal so ein paar Sachen, wie lange wart ihr dann miteinander zusammen? Wir waren ein Dreivierteljahr zusammen. Ein Dreivierteljahr? Ja. Um wie viel Geld hat er dich betrogen in diesem Dreivierteljahr? Circa 20.000. Wie viel? Circa 20.000. 20.000 ja. Euro in dem Dreivierteljahr? Ja. Hast du dem bar auf die Kralle gegeben? Nein. Es war so, wir sind zusammengezogen. Ich wollte ja dann weg von zu Hause, in Anführungsstrichen. Mhm. Er hatte dann eine Wohnung und Mietvertrag und alles zusammen. Und dann haben wir einen Kredit aufgenommen, weil wir ja ein Auto gebraucht haben. Ne? Mhm. Seins war ja durch einen Unfall kaputt gegangen, sein Mercedes. Mhm. Und er hat immer dann unter dem Vorwand, ich würde das alles wiederbekommen. Er hätte zurzeit mit seiner Ex-Frau noch Scherereien mit dem Geld und aus seinem Betrieb. Er wäre Mitinhaber einer Schnapsfirma, die gab's wirklich. Mhm. Ne? Mhm. Und da würde ich das alles wiederbekommen. Also es wäre nur geliehen, ich würde das doppelt und dreifach zurückbekommen. Diese Wohnung, hatte er die angemietet oder ja, du? Die hatte er angemietet, aber wir waren dann beide, also... Ah ja. Und diesen Kredit für das Auto? Das habe ich. Denn das warst das du denn? Das habe ich. Du warst der Kredit dann, ich ne? Ich war ja. der Kredit. So fing es dann und immer so wieder? So fing es an und es wurde dann immer mehr. Ne? Was waren denn noch so Ausgaben? Möbel. Ja. Er lebte ja auf großem Fuß. Er musste immer die schickste Kleidung, Kleidung haben. Ne? Das waren Lass mich nochmal zu dem Auto fragen. Hat er sich dann wirklich ein Auto gekauft oder ist das Geld irgendwo versickert? Nein, das Auto wurde gekauft. Das Auto wurde gekauft, ne? Und die Möbel wurden auch gekauft? Das Auto und auch die Möbel wurden gekauft. Mhm. Was ist denn hinterher denn aus den Möbeln geworden, als ihr euch getrennt habt? Die Möbel, die habe ich teilweise, also was da noch war. Und das Auto, na gut, das habe ich verkauft, aber das war ja dann viel weniger wert. Ne? Also hast du, was meinst du von den 20.000, hast du da wie viel zurückbekommen oder sind das, na, ist das die, die... Naja, das waren so 8.000, 9.000, aber die 20.000, die erstreckten sich noch, die waren extra. Ach so. Das zurück, das ist jetzt nur, das waren ja dann auch die Miete, also ich musste ja die ganze Miete bezahlen, ne? Dann das waren dann Internetsachen. Ne? Er hatte telefoniert, er hatte Handyrechnung von 2.000 Euro teilweise. Ne? Die dann auch du bezahlt ja, hast. Ja, alles auf meinem Namen. Ne? Mhm. Dann seine ganzen, hat ja dann in der Zeit, wo wir zusammen waren, mit anderen Frauen kontaktiert. Ne? Ja. Mit denen hat er dann auch in Hotels gewohnt. Ne? Das kam dann alles im Nachhinein raus. Und diese Hotels hat Eva bezahlt. Ja, alles. Wann hast du denn gemerkt, Mensch, hier stimmt irgendwas nicht? Ich habe dann irgendwann gemerkt, das kann so nicht laufen. Aber ich war dann auch isoliert. Ne? Er hat auch dann meine Freunde, die anrief, die hat dann immer gesagt, dass er hat mich versucht, von allen Menschen zu isolieren. Nach wie vielen Monaten oder Wochen hast du denn schon gemerkt? Nee, das war ungefähr nach vier Monaten habe ich dann gemerkt. Ne? Aber ich habe nicht gemerkt, dass er dann so viel im Internet und so viel telefoniert hat. Und ich habe auch immer wieder gehofft, es stimmte ja auch mal wieder was. Was hat denn so das Fass zum Überlaufen gebracht, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr? Er ist wirklich irgendwie tief unehrlich. Er fing dann an zu trinken, also er trank eigentlich schon die ganze Zeit. Ich habe das nur nicht gemerkt. Ich meine, jeder trinkt mal ein Glas Rotwein. Es wurde dann immer mehr, er trank dann schon früh. Hm. Dann haben irgendwann Frauen angerufen, dann wurde ich doch langsam stutzig. Hm. Aber ich hatte kein Geld. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Ich hatte wirklich teilweise nichts zu essen. Dieses viele Geld, was du immer wieder in ihn reingepumpt hast, hattest du das oder hast du dich dafür auch verschuldet? Ich habe mich da verschuldet gehabt, ja. Du hast dich verschuldet? Ja, ja. Ja. Also dieser Frauenanrufe, die haben dir so das fast zum Überlaufen gebracht? Da habe ich dann gestutzt. Am Anfang nicht. Er hatte dann immer auch gesagt, das sind Geschäftspartnerinnen oder Leute, die dann, ne? Mhm. Und irgendwann, und dann, wo ich dann noch stutziger wurde, dann hat er eine schwere Krankheit imitiert, ne? Dann hat er mir vorgemacht, dass er Krebs hat, ne? Da hat er mir dann aus dem Internet noch Sachen und du bist ihm da auf die Schliche gekommen, dass das nicht stimmt? Ich, am Anfang habe ich es geglaubt. Er hatte sich dann aus dem Ohr auch irgendwas entfernen lassen, ne? Wie heißt das? Angeblich Hautkrebs. Und ich habe dann den Arzt, also nicht den Arzt angerufen, ich wollte ihn besuchen. Mhm. In dieser Klinik, die er vorgab. Mhm. Und da war er nicht. Ach du Liebe. Ja. Mensch, Eva, da bist du ja irgendwas reingeraten. Es ist fürchterlich. Ist dir denn dann die Trennung, sage ich mal, die Loslösung von diesem Mann, leicht gefallen oder war das dann immer noch schwer für dich? Es ist leicht gefallen, die Trennung war nicht von mir initiiert. Er wurde aus unserer Wohnung, also wie auch immer, wurde er dann abgeführt mit der Polizei und dann bin ich zusammengebrochen. Warum? Weil er schon die Sache mehrere Jahre, also schon 2 Jahre betrieben hat, ach so, mit anderen Frauen. Ach so, das war ein professioneller Heiratsschwindler. Ja, und praktisch nicht zu diesen Gerichtsverhandlungen immer erschienen war und da haben sie ihn dann in sogenannte Beugehaft genommen. Ach du lieber Himmel. Das heißt, wenn die Polizei dich nicht von dem befreit hätte, hättest du das Martyrium noch eine Weile mitgemacht? Wie ich das psychisch ausgehalten hätte, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich irgendwie schon. Boah. Weil ich immer gehofft habe, dass ich noch irgendwie Geld sehe. Ich war ja völlig, ich habe auch nicht geglaubt, ich war ein Mensch, der immer ehrlich war und der schon nicht schlafen konnte, wenn er meine Rechnung, wenn jetzt meine Mahnung kommt vom Versandhaus und man wirklich was vergisst, was jeder macht, dass alles schon ausgefüllt ist, da konnte ich nicht schlafen. So, ein Mensch bin ich. Das Ganze war im Jahre 2005, hast du gerade gesagt. Ja. Was hast du jetzt für dich für Konsequenzen aus diesen Erfahrungen gezogen? Ich muss sagen, ich bin psychisch sehr labil. Also ich habe sehr oft Depressionen, also es hat mich psychisch sehr mitgenommen. Bist du denn in einer psychiatrischen oder psychischen Behandlung? Naja, gut, ich war schon beim Psychologen alles, das bringt irgendwie nicht viel, weil es ist auch so, dass der Mann, ich werde diesen Mann nicht mehr los. Hm. Weil vom Verletzten her, also vom Psychischen her, dass sowas einem passieren kann. Ich meine, gut, viele Leute lachen drüber, aber es sind 15 Frauen auf ihn reingefallen. Ja, es passiert zu viel. Das war auch in Mädchen und so. Ja. Und es ist auch so, dass auch die finanzielle Seite, es ist ja, das ganze Leben hat sich geändert durch diesen diesen Mann. Ich habe auch keine Wut. Also Eva, ich würde dir wirklich sehr raten, wenn du da so nicht mit klarkommst und das jetzt nach doch 4 Jahren immer noch so nachwirkt und es dir so schlecht geht, dass du dir von außen schon einen ärztlichen oder psychologischen Rat und Hilfe suchen solltest. Das ist jetzt zu lange. Wenn du es so lange nicht allein geschafft hast, solltest du das schon machen. Ja, ich habe das schon irgendwo geschafft, aber man wird ihm nicht los. Das meine ich, genau. Es kommt teilweise jetzt, ich habe jetzt erst wieder eine Rechnung bekommen nach dieser Zeit. Ja. Deswegen meine ich das. Also das darf man dann auch nicht zu lange mit sich herumtragen. Auf jeden Fall bist du gewarnt und vorsichtig Männern gegenüber. Das hoffe ich sehr. Ja. Und wünsche dir alles Gute, dass dir nie wieder sowas passiert, Eva. Wirklich, niemals wieder. Und dass dir vielleicht irgendwann, dass dir ein sehr netter Kerl über den Weg läuft. Ja, wenn ihr einen hättet, Alles Liebe, alles Gute, Eva. Ja, danke. Tschüss. Schön, ne? Tschüss. 0800 220 5050. Herzlich willkommen, Erkan. 20 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Erkan. Hallo, Domian. So, über was reden wir beide? Ja, ich rede mit dir jetzt darüber, ich wollte erzählen, ich war knapp vor, ungefähr 4-5 Monaten war ich noch im Bau. Oh. Wegen Sachen, also, weil ich, homosexuelle Männer also im Internet, also mit denen geschrieben habe und sie dann also auf Dates und so überredet habe und die dann sozusagen also abgezogen habe. Also mit einem Mittäter, also wir haben die dann halt mit Waffen bedroht. Also langsam, du hast im Internet schwule Jungs irgendwie angebaggert, mit denen geschrieben? Wir haben uns als Jünger ausgegeben, also ich habe gesagt, dass ich 17 bin und halt... Wir? Was heißt wir? Wie viele Leute waren da noch bei? Ja, nee, ich war mit einem einzigen Kollegen, mit einem damaligen bester Freund und haben es halt dann... Und das waren auch deutlich ältere, die waren auch 50 aufwärts, also bis 60, 65, 70. Ja, und dann habt ihr euch mit den Männern verabredet? Ja, wir haben uns mit denen verabredet. Wo? Unterschiedlich, also die haben uns entweder zu sich nach Hause eingeladen oder wir haben uns auch halt draußen getroffen, sind dann irgendwie in 2 Stückchen gegangen und also die haben dann auch gemerkt, dass wir nicht an sexuellen Handlungen irgendwie interessiert sind, aber wir haben uns dann halt so richtig stur gegeben und haben die dann richtig dann, weiß ich nicht, also geschlagen haben wir zwar jetzt nicht so deutlich, aber wir haben halt die mit Messer oder mit einer Flasche bedroht, dass wir die jetzt irgendwie dann verletzen oder dass wir irgendwie denen sagen, dass die mit Klein, also mit Minderjährigen noch irgendwie Sex machen wollen und so, halt, also wir haben uns das... Also Moment, habt ihr sie nicht geschlagen, die Männer? Nee, geschlagen haben wir die nicht. Also ihr habt sie bedroht? Ja, also mein Mittäter, also der war halt ein bisschen von der übelsten Sorte, also der hat schon das Messer sozusagen an die Kehle gehalten und so, also der war schon Gab es denn mal eine Verletzung, ist mal Blut geflossen durch ein Messer oder durch Flaschen? Nee, das ist gar nicht passiert, also Blut geflossen oder so ist gar nicht passiert, also halt... Habt ihr die Männer ausgeraubt auch? Ja, wir haben denen halt die Handys weggenommen, das Geld und halt, was sie so noch was bei sich getragen haben, was halt so Geld macht oder so. Ja, also wir hatten auch eine, also da war richtig schlimm, also wir sind auch zu dem nach Hause, wir haben den auch ans Bett gefesselt. Ja. Und ja, also wir haben den auch dann das Laptop, also Laptop haben wir geklaut, dann alles mögliche Bargeld innerhalb von, wir hatten 5000 Euro von dem erbeutet. Weil der war auch, glaube ich, bei die zwei Vodafone oder so war der, glaube ich, beschäftigt. Und der hatte auch zu Hause ganz viel Geld und so. Und der hat das dann irgendwie in so einer Geldkassette gebunkert und wir haben ihm das da halt alles weggenommen. Und also das sind ja hochkriminelle Sachen, die ihr da gemacht habt. Wie oft hast du oder habt ihr das gemacht? Also mein Mittäter hat das, glaube ich, 11 Mal gemacht und ich habe das, also mit dem zusammen habe ich das nur 5 bis 6 Mal oder 7 Mal gemacht. Ja. Aber halt von den 7 Mal, also haben wir das halt nur 4 Mal durchgezogen und 2 bis 3 Mal, also habe ich so sozusagen Rückzieher gemacht und ja. Alleine hat er es nicht gemacht. Also wart ihr denn in der Situation mal kurz davor, dann doch zuzuschlagen, gewalttätig zu sein, die zu demütigen? Ja, also das war halt so, also wir haben uns mit denen, also das mal vorher hat man immer so, denkt man immer, wir machen das jetzt ganz schnell, ziehen das durch, das schnelle Geld. Und dann, als ich mal da war, ich hatte dann sozusagen mal richtig Bammel. Also ich habe das mich nicht getraut. Und also ich habe sozusagen auch nur im Hinterhalt gestanden. Also ich habe jetzt auch nicht so viel gemacht. Also ich war zwar dabei, habe auch jetzt auch ab und zu mal ein paar Takte gesprochen, aber halt mein Mittäter hat sozusagen alles gemacht. Also der hat das Messer an die Kehle gehalten, das Geld an sich genommen, das Handy und... Ich habe gerade das Wort demütigen gebraucht. Abgesehen davon, dass ihr den Männern extreme Angst eingejagt habt und sie unter Stress gesetzt habt, gab es Demütigungen, denen ihr diese Männer ausgesetzt habt? Nee, also Demütigungen jetzt nicht, ja jetzt nicht so, also demütigt haben wir die natürlich nicht oder so, das auf jeden Fall nicht, aber halt, wie gesagt, also ich glaube schon, dass wir einen gedemütigt haben, indem wir ihn halt ans Bett gefesselt haben, also der war ja sozusagen wehrlos und... Musste der sich ausziehen? Nee, das nicht, also der hat sich aufs Bett gesetzt und meinte irgendwie, dass er darauf steht, also schon auf Fesselspiel und so. Wir haben ihn dann halt ans Bett gefesselt, komplett mit Kabelbindern, also ist schon richtig kriminell. Wir haben den halt die beiden Arme halt so ans Bettgestell dran gemacht und halt die Beine, dass der nicht irgendwie was machen kann. Und dann haben wir halt vor seinen Augen, also der hat auch um Hilfe geschrien danach, der hat ja gesehen, dass es ja nicht irgendwie jetzt um eine sexuelle Handlung geht, dass es halt jetzt hier um einen richtigen Raubüberfall geht halt. Und der hat dann auch rumgeschrien und also wie gesagt, also mein Mittäter war schon einer von der übelsten Sorte, der hat den dann auch, weiß ich nicht, also versucht da ruhig zu halten und hat den irgendwie versucht, eine Socke da in den Mund also reinzustecken, aber ich habe gesagt, dass er es sein lassen soll. Und dann haben wir halt ganz schnell das Geld genommen und sind halt sozusagen auch gegangen. Und so, ihr seid dann angezeigt worden und man ist euch auf die Schliche gekommen. Ja, also die ganzen Opfer, also von den ganzen Leuten haben uns, glaube ich, 4 oder 5 haben uns, also die wussten ja nicht, wie wir heißen, die haben natürlich keine Namen genannt. Die haben dann halt verphantomelt, also haben Phantombild erstellt mit der Polizei und wir wurden dann auch 3 Wochen lang gesucht, nur ich habe davon echt nichts mitbekommen. Habt ihr das denn immer im Umkreis einer bestimmten Stadt? Wir haben das immer, also ich komme aus Mühlheim an der Ruhr und wir haben das auch immer hier in Mühlheim an der Ruhr. Wir haben das immer, wir sind so, also was heißt doof gewesen, also wir sind halt auch gar nicht, also wir haben das alles in der Nähe gemacht. Also so, dann hat man euch erwischt. Ja, also mein Mittäter wurde vor mir also verhaftet und der hat dann auch gesagt, wie ich heiße und wo ich wohne. Und ja, ich war dann halt eins nachts war ich ganz normal am Schlafen, wo dann so Leute also bei uns angeklingelt haben. Und dann kam halt mein Vater und so, hat dann an meiner Zimmertür geklopft und dann stand auf einmal zwei Männer standen vor mir und haben mich gefragt, ob das Wort Jackpot mir was sagen würde. Und so haben wir immer die Sachen genannt, die wir gemacht haben. Also ich und mein Mittäter. Und ich meinte, ja, sagt mir was. Und dann hat der mich halt gefragt, ob ich gerne darüber reden möchte. Und als ich dann aufgestanden bin, dann ja halt haben die mich festgenommen. Also meine, die sind damit festgenommen. Und das waren halt 6 Männer. Und da kriegt man natürlich Bammel vor seinen Eltern mit Handschellen mitgenommen zu werden. Ist halt jetzt nicht gerade. Ach so, das waren 6 Polizisten. Ja, das waren 6 Polizisten. Die dich da festgenommen haben. Ja, also 2 sind reingekommen, 2 haben an der Tür gewartet und 2 waren noch unten an der Eingangstür. So, zu was seid ihr verurteilt worden? Also ich bin jetzt 2 Jahre auf Bewährung draußen, ich war aber 3,5 Monate, war ich jetzt in U-Haft und ich habe jetzt Bewährungsauflagen gekriegt, also dass ich weiterhin die Schule besuchen muss, einen Job nachgehen, also nach einer Arbeit nachgehen muss und dass ich 150 Sozialstunden ableisten musste. Hast du noch einen recht milden Richter bekommen? Ja, finde ich. Habe ich auch. Also da aber hallo, nach so gravierenden Sachen, die ihr da gemacht habt? Ja, der Staatsanwaltschaft wollte mich ja für letzten 3-4 Jahre wollte er mich ja reinstecken, also der Staatsanwaltschaft, also der Staatsanwalt, der wollte mich ja reinstecken. Also der hat mich auch so unter Druck gesetzt, dass ich halt, also der hat nur oft darauf gewartet, dass ich halt einen Fehler mache. Und halt sozusagen der Richter, ja, also der hat mich sozusagen noch gerettet. Also wie hast du dich denn vor Gericht zu dieser Tat oder zu diesen Taten geäußert? Also der hat mir zwar jetzt alles, also der hat mir alles natürlich geschildert, also warum ich das gemacht habe, und der hat mich auch gefragt, also, aber ich sag mal echt, ich bin echt ein harter Hund gewesen dabei, so vor Gericht, also ich bin da echt in Tränen ausgebrochen, habe echt gesagt, dass es mir leid tut, weil ich konnte echt selber nicht schildern. Du hast es bereut. Ja, also ich bereue das auch. Ich habe auch versucht, auch mit den, also sozusagen Opfern auch noch Kontakt aufzubauen, also das mit denen irgendwie mich zu entschuldigen jetzt noch, aber ja, also ich kann auch verstehen, dass sie echt nichts mehr da wissen wollen. Bist du vorher auch schon mal straffällig geworden? Ja, vorher hatte ich echt nur so eine kleine Sache, das war halt eine Schlägerei, also dass ich eine Körperverletzung hatte, aber sonst halt gar nichts. Also ich bin auch, ich hatte sozusagen Doppelleben, also ich hatte nette Freunde, mit denen ich Wochenende schön rausgegangen bin, ich hatte eine Ausbildung als Altenpfleger, wenn man das mal so vorstellt. Ja. Und ich habe halt ältere Leute abgezogen, also das ist echt ein Zwei-Gesichter habe ich halt gehabt, und meine Freunde waren echt total enttäuscht. Warum? Jetzt, wenn du siehst dich ja selbst jetzt sehr selbstkritisch. Was glaubst du, warum du so einen extrem schlechten Charakterzug da an den Tag gelegt hast? Ich weiß es selber, ich kann mir das selber nicht erklären, weil ich hab echt nichts gegen Homosexuelle oder gegen ältere Männer, also die halt auch jüngere stehen. Also ich habe irgendwie nur gedacht halt, da macht man das schnelle Gehackmann auch, weil ich bin den ganzen Monat arbeiten gegangen und habe das Geld dann gekriegt, und da hatte ich innerhalb von, jetzt ungelogen, 15 Minuten habe ich 1.000 bis 2.000 Euro gemacht. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ja, ich bin halt weggegangen, ich habe mir Sachen gekauft. Verprasst. Ja, ich habe halt alles für unsinnige Sachen ausgegeben. Ich bin irgendwie am Tag 10 Mal was essen gegangen, habe dann irgendwie Leuten, einfach so ein Zwanni geschenkt und die haben mich auch gefragt, wo das Geld herkommt halt. Ich habe halt gesagt, ja, ich gehe arbeiten, die ist das und... Also, das ist schon wirklich extrem krass, was du da gemacht hast. Das sage ich dir auch nochmal. Also, ich meine, du weißt es, ich hoffe, dass du es weißt. Ja, ich weiß es. Extrem. Ist extrem schlimm, krass. Ist extrem verwerflich. Ja, ist auch so. Du sagst, du hast die Auflage, zur Schule zu gehen, und was ist mit deiner Ausbildung zum Altenpfleger? Ja, also Ausbildung als Altenpfleger, glaube ich, kann ich nicht mehr machen. Das ist ja dann, weil ich jetzt vorbestraft bin. Und also das... Wolltest du die damals machen oder warst du dabei? Ich war noch frisch, glaube ich, mal 1 bis 2 Monate war ich. Achso, dann bist du da rausgeflogen? Ja, also was heißt rausgeflogen? Also die haben ja erstmal davon nichts mitgekriegt. Ich war schon in Untersuchungshaft. Und weil nachdem ich festgenommen wurde ich ja direkt 2 Tage später, ich war ja direkt in der Dingens, Polizeigewahrsam. Und dann direkt am nächsten Tag war ich dann Amtsgericht, und die haben gesagt, ja, ab nach Wuppertal. Und dann war ich halt da. Ja. Und meine Arbeitsstelle wusste halt nichts. Und die haben dann mittlerweile meinen Eltern Kontakt aufgebaut, und die haben halt gesagt, wo ich bin. Und die haben mich dann halt, ja, sozusagen... Ja, was ist denn jetzt zur Zeit? Ja, jetzt zur Zeit, also gehe ich zur Berufsschule, und ich mache momentan jetzt so eine Maßnahme halt. Also das ist halt, ich mache jetzt momentan eine Maßnahme, also in der Küche arbeite ich jetzt. Also ich will jetzt vielleicht als Koch eine Ausbildung machen, weil ich jetzt da auch so eigentlich Chancen habe. Und also zur Schule gehe ich jetzt noch einmal in der Woche, habe ich immer Berufsschule, und also von Montag bis Donnerstag bin ich dann immer halt in der Maßnahme als Koch. So. Also ich mache halt in der Küche, arbeite ich halt so. Dein Kumpel, mit dem du das gemacht hast, zu was ist der verurteilt worden? Der hat das gleiche wie ich gekriegt, obwohl der auch mehrere Taten als ich gemacht hat. Und empfindest du dieses Urteil denn auch als milde? Ja, also ich würde mal sagen, wir beide, also zusammen, wir hätten... beide bestimmt ein paar Jährchen also kriegen müssen. Also ich finde das auch zu mild. Also ich bin auch, also wäre ich jetzt der Richter, ich hätte mich selber auch für 4-5 Jahre hätte ich mich verdonnert, weil ich bereue das total, was ich gemacht habe, und das tut mir auch von Herzen leid, was ich gemacht habe, den Opfern angetan habe, weil ich auch erfahren habe, dass sie auch echt davon ein paar Leute echt nicht schlafen können. Ja, du bist ja, die haben ja Todesängste gehabt. Ja, natürlich, weil die müssen immer damit rechnen. Hast du mit dem anderen Typen noch Kontakt? Also Kontakt habe ich gar nicht mehr mit dem, weil ich habe total den Kontakt abgebrochen, weil ich habe jetzt vor kurzem auch noch erfahren, dass er das, glaube ich, schon wieder gemacht hat. Und der ist sowieso halt drogenabhängig, also der ist auch am Kiffen, also raucht Marihuana und... Erkan, ich will dir sagen, dass die Sache wahnsinnig schlimm ist, die du ja gemacht hast, haben wir ja nun mehrfach schon festgestellt. Wenn das wirklich ehrlich ist, was du mir jetzt erzählt hast, eigentlich kommst du für mich ehrlich rüber, finde ich das eine gute Wende, und einen guten Weg, den du eingeschlagen hast. Du hast extrem Mist gebaut und wenn du das jetzt versuchst, wieder gut zu machen, dann hast du auch wirklich deine Chance verdient. Aber da musst du jetzt auch wirklich eisern auf diesem Weg bleiben. Ja, das werde ich auch machen. Aber ganz eisern. Ja, das werde ich auch machen. Ich habe jetzt auch eine Bewährungshelferin und also die hat das, also wie gesagt, ich will das auf alle Fälle wieder gut machen. Ich will zeigen, also dass ich jetzt, also ich hatte damals schon zwei Gesichter und jetzt halt darf ich nur, also ich will jetzt auf jeden Fall nur meine Ausbildung machen, dann will ich halt ehrlich zu meiner Familie, zu meinen Freunden sein und mit sowas, also wie gesagt, ich will halt echt nie wieder so mit sowas in Berührung kommen. Das ist jetzt ein Wort, ne? Das ist jetzt ein großes Schlusswort von dir gewesen, was wir genauso stehen lassen. Und das soll jetzt eine Überschrift für dein Leben, für die nächste Zeit sein, für dein, die nächsten Jahre, für immer. Ja, okay, danke schön, Domian. Alles Gute. Okay, danke schön, Domian. Auf Wiedersehen. Ja, schöne tschüss. Sendung, tschüss. Tschüss. So, jetzt begrüße ich sehr herzlich Rebecca, stimmt das? Ja. Rebecca, wie alt bist du denn? Ich bin 18. 18, und um was geht's bei dir? Um meine Beziehung. Was hast du denn da für Probleme? Also das fing, also meine Beziehung fing eigentlich ziemlich scheiße an. Wann fing die denn an? Wie lange liegt die denn schon, liegt das zurück? 2007 im August sind wir zusammengekommen. 2007? Ja. Im August, ja, okay. Und zwar hatten wir eine Anfangszeit, die war nicht sehr pralle. Also das heißt, ich habe schon vorher 2,5 Jahre Schule geschwänzt, bevor ich mit ihr zusammengekommen bin. Ja. Und naja, ich habe natürlich, wo ich ihn kennengelernt habe, direkt mit offenen Karten gespielt und bin auch in der Anfangszeit auch unregelmäßig noch zur Schule gegangen. Ja. Und nachdem ich mit dem zusammen, also wo wir zusammen waren, hat sich zwar alles gebessert, aber letztes Jahr, ich denke mal so April oder so, dass er mich das erste Mal geschlagen hat und keine Ahnung, und seitdem man wohl das immer öfters. Du bist mit dem Typ noch zusammen? Ja. Der Typ ist, du bist 18, wie alt ist er? Der wird 21. 21. Dann fing das mit der voriges Jahr mit der Gewalt an, mit den Schlägen an. Im April ungefähr. Im April. Das ist dann ja schon ein ganzes fettes Jahr her. Jo. Ja. Wie oft kommt denn das vor, dass der dich schlägt? Also, er meint immer, wenn ich ihm auf den Nerv gehe, ihm beim PC-Spielen nerve. Kriegst du eine gescheuert? Ja, des Öfteren. Wenn du ihn also, störst irgendwie? Ja, wenn ich ihn aufwecke manchmal sogar, dann kriege ich mal einen gedonkt oder... Ins Gesicht? Auch. Auch, also wo es gerade so hintrifft? Ja. Das heißt, der ist keineswegs irgendwie besoffen, wenn er das macht, was das Ganze nicht entschuldigen würde, aber noch anders einzuordnen wäre dann, der macht das bei ganz normalem, klaren Verstand. Ja. Und du kannst es gar nicht mehr zählen, wie oft der dir schon eine gescheuert hat jetzt in diesem Jahr? Nein. Kann ich so nicht sagen. Also, Ihr wohnt zusammen, ne? Nein, wir wohnen zum Glück nicht zusammen. Ach so. Du wohnst bei deinen Eltern noch? Ja, er auch, bei deiner Mama. Ah ja. Kriegen deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, wissen die das, wie der dich behandelt? Ich habe einmal, wo der so ausgerastet ist, zu Hause angerufen, dass mein Vater mich abholt. Mhm. Dann hat er aber wieder sich entschuldigt und hin und her. Und ich habe mich dann natürlich nicht abholen lassen, habe meinen Vater zur Haustür bei ihm wieder nach Hause geschickt, weil ich ihn ja geglaubt habe. Mhm. Und irgendwie... Weiß ich nicht. Ich glaube ihm immer wieder, dass er sich ändert. Aber irgendwie passiert da nichts. Und deine Eltern machen dir auch keinen Druck? Oder die sagen nicht, hier komm? Nö, die sagen nur öfteren, trenn dich doch mal von dem und hin und her. Aber ich kann das im Moment. Ich weiß nicht. Weißt du, Rebecca, für mich ist, wenn ich sowas höre, ist die Sache sowas von glasklar, dass es da gar kein, aber auch nicht ein einziges Gegenargument gibt. Wenn ein Mensch, ein anderer Mensch in einer Liebesbeziehung über ein Jahr lang schlägt wegen Nichtigkeiten oder auch wenn es um was ginge, das ist völlig egal. Ist das so unter aller Sau? So unter aller Sau, dass man mit diesem Menschen nicht zusammen sein sollte und darf? Ich weiß. Aber ich weiß, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich Angst habe, wenn ich ihn nicht, also wenn ich nicht mal mit ihm zusammen bin, dass ich das, was ich bis jetzt mit ihm geschafft habe, dass ich meine Schule jetzt fertig mache endlich. Also am 17. kriege ich endlich meinen Abschluss. Ja. Und du hast Angst, dass du das insofern, dass das irgendwie nicht verkraftest und dann wieder abstürzt. Ja. Also der hat dir sozusagen geholfen, dass du wieder regelmäßig zur Schule gehst. Ja. Was also hat der, unter anderem und meiner noch? Lehrerin. Was noch? Was hat er dir noch, wo hat er dir noch geholfen? Bei der kompletten Schule im Moment. Also er hat mir geholfen, dass ich von in Mathe von 5 auf 2 runterrutsch. Mhm. Also ich hab, also es war eine 180-Grad-Wendung mit dem. Wie hat er das denn geschafft? Keine Ahnung. Er hat sich einfach da, also er war konsequenter als meine Eltern. Hat er mit dir viel gearbeitet und geübt und trainiert? Ja, ich habe mich dazu verdonnert, mehr oder weniger, zu lernen. Ich musste lernen. Du musstest lernen. Was meine Eltern jahrelang mit mir versucht haben, aber auch nicht geschafft haben. Wann ist die Schule beendet, sagtest du gerade? Am 17. Juni bin ich fertig. Oh, guck mal, das ist doch schon mal ein ganz gutes Datum. Ja. Dann hast du es bis dahin geschafft. Und du könntest dir ja das abgucken, die Disziplin, die du da gelernt hast, die kannst du ja auch mit in die nächsten Lebensschritte mitnehmen, wenn er nicht mehr dabei sein sollte. Alles, Rebecca, ist kein Grund, bei so einem Typ zu bleiben. Stell dir mal vor, oder mach dir mal deutlich, was für eine Verachtung dahinter steckt. Wenn man, stell dir mal vor, du würdest das mit einer Person machen. Versuch dich mal so ein bisschen in die Rolle hinein zu versetzen. Das ist ja scheiße eigentlich. Ja, total. Und überleg mal, was du denn, wie du diese Person sehen würdest. Wie geringschätzig du die sehen würdest. Die wäre dir ja fast gar nichts wert, wenn du der immer. Ja, ich merke das auch irgendwo daran, wenn er sagt, zum Beispiel heute wieder, geht er wieder feiern mit seinen tollen Freunden, weil ich weiß nicht, dass die haben so einen riesengroßen Einfluss auf den, die wollen keine Weiber beim Feiern dabei haben, die gehen immer nur alleine weg. Mhm. Wenn ich mal frage, kann ich mit, heißt es nur nein, wir wollen keine Weiber dabei haben. Mhm. Und da, das ist auch immer so ein Streitpunkt bei uns, weil ich mag das nicht, wenn er weggeht. Vielleicht könntest du die ganze Sache so sehen, diese Beziehung hatte durchaus auch etwas Gutes, nämlich dass er dir dich dazu gebracht hat zu lernen und dass du deine Schule schaffst. Das hast du mitgenommen, das ist auch dein gutes Recht. Und jetzt langt's aber auch. Jetzt ist auch gut. Mhm. Jetzt bist du Frau deiner selbst und hast genug Selbstbewusstsein, um auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, stopp. So und nicht weiter. Bis dahin und nicht weiter. Und dann musst du dich im Riemen reißen, dass du danach, das ist ja deine Angst, dass du danach nicht irgendwie abstürzt. Da musst du dich im Riemen reißen, das musst du dir voll genau überlegen. Das wird natürlich eine harte Zeit, wenn man eine Trennung hat, hinter sich hat. Das ist nie schön, aber da musst du dann durch. Das haben wir alle schon 100.000 Mal alle erlebt. Das schaffst du auch. Du hast das ja jetzt mit der Schule auch geschafft. Das ist ja eine tolle Leistung. Gut, der hat dich vielleicht dahin geführt, aber letztendlich, du hast es geschafft. Du kannst auf dich stolz sein. Ja, ich weiß, das habe ich ja alles gemacht. So, das weiß ich ja auch. Ja, genau. So, und wenn du das geschafft hast bisher, dann schaffst du die nächsten Schritte auch. Die nächsten Schritte sind weg von dem und die nächsten Schritte sind, weiß ich jetzt, in Richtung Ausbildung wahrscheinlich. Willst du eine Ausbildung machen? Ja, ich muss eine Maßnahme machen, weil ich bis jetzt keine Ausbildung gefunden habe. Okay, was auch immer, aber du musst am Ball bleiben, ne? Und du musst ja, was machen. Ja, ich weiß. So. Also Rebecca, hast du denn mit dem mal auch immer wieder mal versucht zu reden und ihm klarzumachen, wie schlimm er sich da verhält? Ja, aber das ist... Ist ihm wurscht. Mit ihm kann er nicht wirklich reden. Also seine Freunde sind ihm wichtiger und sein PC. Also ich stehe hinten an. So. Jetzt musst du handeln. Das ist mein Rat an dich. Wenn du es nicht gleich morgen schaffst, aber handel bald. Und das Handeln, und das Handeln heißt ihm Tschüss sagen. Und dann sei stolz auf deine Leistung. Die soll dir auch Motivation sein, dass du es weiterhin gut schaffst. Und das wirst du auch schaffen. Mhm. Ja? Mhm. Rebecca, du bist eine starke Frau. Das spüre ich schon. Auch wenn du schon viele Fehler früher gemacht hast, aber da ist auch eine Stärke. Und auf die musst du dich konzentrieren und dann schaffst du das auch. Mhm. Dann wünsche ich alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Alles Liebe. Danke. Tschüss, Rebecca. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder meldet uns ganz einfach domian@wdr.de. Hier ist Anke. Anke ist 34. Hallo Anke. Hallo Domian. Hallo Anke. Hier ist Anke, ja. Um was geht's? Mein Problem ist die Gefühllosigkeit meines Mannes, dass wir ja seit knapp 7 Jahren zusammen sind, davon 6,5 verheiratet und er gar keine Gefühle übrig hat, weder für mich noch für andere. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Was heißt weder für dich noch für andere? Er hat gar keine Gefühle. Er ist sehr neutral. Also ein kalter Mensch. Mhm. War er das von Anfang an schon so? Nein, das war nicht. Seit wann ist er das denn? Das ist immer mehr mit der Zeit. Mehr und mehr hat sich das herauskristallisiert, dass er mit Gefühlen und Nähe gar nichts anfangen kann. Das heißt auch, dass er mich jedes Mal zurückweist. Das heißt, im Klartext, es gibt keine Zärtlichkeit mehr zwischen euch? Nein, auch kein Sex mehr? Nein, und er hat mir auch wortwörtlich vor 2 Jahren gesagt, such dir eine Frau, damit komme ich besser klar. Ach. Such dir eine Frau, ich bin dir gerne behilflich, aber ich kann das nicht erfüllen. Ach. Und ihr hattet früher, als ihr euch kennengelernt habt und in der ersten Zeit... Nee, das war noch vor 2 Jahren. Nee, ich meine, ihr hattet am Anfang guten Sex? Normal, also auch nicht so der Hammer. Nö. Und dann sagt er zu dir, such dir eine Frau, damit kann ich besser umgehen? Damit kann ich besser umgehen, damit komme ich klar. Wenn du einen Mann hast, komme ich mit nicht klar. Da bin ich Egoist genug, das kann ich nicht. Und die Ansage war dann jetzt vor wenigen Monaten, such dir auch einen Mann. Ich habe nichts gegen, lass mich nicht wissen. Wortwörtlich. Boah, ist das heftig. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich Boah, ist das heftig. Gar nichts anfangen. Ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Hat er denn dir irgendwie eine Begründung gegeben, warum er mit dir keinen Sex mehr haben will? Er hat keine Gefühle, Punkt. Sagt er? Ja. Aber ja, hat er, glaubst du ihm das? Dass er in sich, bleiben wir beim Thema Sexualität, glaubst du, dass der überhaupt keinen Bock auf Sex hat? Nee, gar keinen. Das heißt auch, wenn er eingeschlafen ist und ich kuschle mich ran, dass er zusammenzuckt und mich zurückschiebt im Schlaf oder mich in meine Betthälfte zurückdrängt. Okay, auf dich bezogen. Glaubst du denn, dass er sexuelle Sehnsüchte hat, heimliche? Auch vielleicht geglaubt, er ist schwul oder was auch immer. Nein, er macht das nicht. Gar nicht, er hat gar keine. Er hat seine Arbeit, darin geht er auf. Glaubst du, dass er onaniert? Das habe ich ihn gefragt, aber dazu will er sich nicht äußern. Und du bist auch sicher, dass er keine andere Frau hat? Also keine andere Frau, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil er generell kalt drauf ist? Ja, generell kalt. Ich habe dann auch kontrolliert, sein Handy und die Handyrechnung, da war nichts. Würdest du sagen, dass dieser Mann... Wenn du die Zeit vergleichst jetzt oder die letzten Jahre und ganz am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, dass der wesensverändert ist? Ja, komplett. Und das ging so ganz schleichend. Ja. Wenn ihr so abends zu Hause seid oder miteinander esst, redet ihr? Die letzten 2 Monate fast gar nicht mehr. Das heißt, ich bereite ihm das Essen zu oder er macht sich selbst was. Man hat gar nichts mehr gemacht. Ach so, ihr sitzt gar nicht zusammen am Esstisch. Früher haben wir noch zusammen am Esstisch gesessen. Ich habe mich sehr bemüht. Ich habe mich aufgeopfert. Ich bin täglich auf die Knie gefallen. Ich habe geweint. Ich habe ihn gebeten, gebettelt, noch Gefühle für mich zu haben. Aber war erfolglos. Was ist zum Beispiel so an Sonntagmorgen wird gemeinsam gefrühstückt? Sonntagmorgens wird noch gefrühstückt, weil man geht brunchen, aber das war's auch so. Und man geht brunchen, da sind ja schon irgendwie andere Leute dabei, da muss man sich ja gar nicht so mit sich beschäftigen. Genau. Wie war es letztes Jahr Weihnachten? Oh Gott, bin ich kalt. War die alleine? Im Internet gesessen, vor Sing, wenn du Sing kennst. Ja. Und habe dann halt Nachrichten verschickt und bin dann angeklickt worden von mehreren Leuten, unter anderem einer Person, die sich auch für mich interessiert hat. Und es hat ihn gar nicht interessiert, dass ich da rumklicke. Er wollte gar nicht gucken, was ich mache. Und er saß auch vom Netz? Er saß nicht vom Netz, aber er hätte jederzeit auf das Notebook gucken können. Das war im Wohnzimmerbereich, also er hätte rüber gucken können, aber es hat ihn nicht interessiert. Also keine schöne Atmosphäre, kein weihnachtliches Gefühl, gar nichts. Das war einfach nur alles irgendwie so... Alles gedrückt. Jetzt stellen sich mir 2 Fragen. Die erste Frage ist, warum ist er überhaupt mit dir noch zusammen? Habe ich ihn auch gefragt. Und was antwortet er? Er stellt mir selbst das Urteil frei und sagt ja, entscheide du selbst. Wenn es dir nicht gefällt, geh oder such dir einfach, leb dein Leben, such den anderen. Das ist ja ist ja unfassbar. So, jetzt die zweite ganz große Frage. Warum bist du noch bei dem Kerl? Anke. Liebe? Nee, bitte nicht. Anke. Das glaube ich jetzt nicht. Wenn du sagst, dass ich dir noch liebe. Was hast du mir gerade für ein Bild gezeichnet von dem Mann? Was, Entschuldigung. Was liebst du denn an diesem Mann noch? Außer einer Illusion, die du, oder einer Erinnerung von früher. Ja. Wie ja? Ja, die Illusion eben. Und die Angst davor, dass es mit anderen auch nicht besser sein wird. Ja gut, aber erstmal kann es ja nur besser sein, wenn du alleine bist, als das, was du da hast. Da ist doch jedes Single-Leben tausendmal schöner, als so ein ätzendes Verhältnis zu haben, wie du es geschildert hast. Das ist doch kein Problem, was kennenzulernen. Ich habe jahrelang vor mich hingelebt in dem Glauben, das interessiert sich eh keiner für mich. Ich habe meine Süchte erlebt, ich habe Schokoladensucht gehabt, sprich, ich habe fast jeden Tag... Es hatte mich keiner lieb, aber meine Schokolade, mit anderen Worten, ich hatte mir dann über 70 Kilo angefressen. Mhm. War uninteressant für die Männerwelt. Ja. Hab im letzten Jahr und jetzt in der zweiten oder in der ersten Jahreshälfte 2009 ziemlich abgehungert auf Kleidergrößen 36, 34. Wie viel hast du denn insgesamt vorher gewogen, als du so füllig warst? Ich hatte 78 Kilo. Ja. Und Kleidergröße 40, 42. Mhm. Und damit war klar, es interessiert sich keiner für mich. Mhm. Ich kam aber auch davon nicht los, hatte mich niemand lieb, ich habe mir den ganzen Frust reingefressen. Und heute, wie viel wiegst du heute? Ich wiege heute 54. Also, das ist ja schon perfekt. Ja, aber er merkt es nicht. Er merkt es nicht? Nein, es interessiert ihn gar nicht. Nee, das glaube ich auch. Mir ist es immer noch ein Rätsel, dass er nicht geht. Hat er einen Vorteil durch dich? Machst du irgendwie was? Ich halte ihm den Rücken frei. Er geht arbeiten. Ich bin am Anfang noch mitarbeiten gegangen. Die letzten 2,5 Jahre gehe ich gar nicht arbeiten. Und was heißt, du hältst den Rücken frei? Was machst du für ihn? Ich organisiere alles. Ach so, auch gut. Ja klar. Ich bin freiberuflich tätig und da halte ich ihm den Rücken frei. Ach so, er ist freiberuflich tätig? Ja. Ja klar, dann bist du eine praktische Sklavin. Ja. Oder machst den Haushalt. Machst die Post? Den Teil, genau. Hm. Dafür bist du gut. Und ansonsten gehst du ihm, ich sag's jetzt mal ganz böse, am Arsch vorbei, genau. Anke, das ist, da läuft's mir kalte Noten runter, was du mir erzählst. Wirklich. Aber andererseits glaube ich wieder, auf seine Art und Weise hat er mich vielleicht doch lieb. Nee, ach komm, red ja nichts an. Hör auf, das ist jetzt wirklich lächerlich. Das ist wirklich lächerlich, wenn du mir sagst, auf seine Art und Weise hat er dich noch wirklich lieb. Du hast mir gerade nur einige Sachen erzählt. Die waren schon krass und hart genug. Wenn wir beide uns eine Stunde unterhalten würden, kämen da wahrscheinlich noch heftigere Sachen. Ja gut, was seine Sexualität angeht, muss man so noch sagen, er hat sich vor 3 Jahren urologisch untersuchen lassen. Es ist ein Testosteronmangel nachgewiesen worden, den er aber nicht behandeln lassen möchte. Den er nicht behandeln möchte? Nein. Wie alt ist er denn? 41. Hm. Na, immerhin hat er sich behandeln lassen und er hat es dir erzählt. Untersuchen lassen. Untersuchen? Ja, ich habe ihn dazu überredet und hat es mit sich machen lassen, aber danach wollte er davon nichts mehr wissen von diesem Thema. Weißt du, allein der Satz, dass er sagt, entscheide du, geh, wenn du willst, geh. Oder wenn der sagt, such dir einen Kerl oder eine Frau, mir ist es auch egal. Das ist doch so demütigend für dich. Ja, er meinte dann letztendlich, aus Mitleid mir gegenüber, um mich nicht weiter leiden zu lassen, soll ich mir doch einen anderen suchen, auch wenn er damit nicht unbedingt klarkommt, aber aus Mitleid mir gegenüber. Ich bin ganz sprachlos. Weil es dafür gar keinen... Es gibt im Prinzip gar nichts zu reden, Anke. Deshalb bin ich sprachlos. Weil die Lösung ist so eindeutig. Geh. Das ist die Lösung. Geh, Ausrufungszeichen. Hast du so Angst, allein zu sein? Mhm. Ja? Ja. Hast du schon mal alleine gelebt? Mhm. War das schlimm? Ja. Warum? Weil ich mit der Einsamkeit nicht klarkomme. Hast du eine Berufsausbildung? Ja. Könntest du in deinen Beruf wieder gehen? Ja. Was hast du gelernt? Fremdsprachensekretärin. Ja, super. Also ein hochqualifizierter Job. Hast du Freunde, Freundeskreis? Ja, ein paar schwule Jungs. Ja, immerhin. Besser nicht anders ticken. Besser als nicht. Ich merke, die sie ticken halt doch ganz anders. Ja, aber schwule Jungs sind ja immer doch sehr feierfreudig in der Regel. Das heißt, die können dich doch gut einführen irgendwo in illustre Runden. Ich kann nicht mitbringen. Was bringt es mir letztendlich? Ich habe auch was kennengelernt und der hat mich in seine Gefühlswelt mitgenommen. Seit wäre ich wieder ausgesperrt mit der Begründung. Natürlich, die Welt ist zwischengelegt, aber dann wieder gesagt, ja, du bist ja verheiratet, bist ja nicht frei. Was für ihn nur eine Schutzbegründung war, quasi eine Doppelbotschaft. Ja, ich würde alles für dich tun, aber du bist ja nicht frei. Und den hast du, hab ich gar nicht verstanden. Wo hast du den kennengelernt? Den habe ich kennengelernt, oh Gott. Xing? Über Xing. Ach so, über das Internet. Genau, das war ein Personalberater, der hat mir einen Job anbieten wollen. Weißt du, Anke, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass du jetzt von einem Nest ins andere hüpfst. Mir geht es darum, dass du da rauskommst und dass du dann erstmal zur Besinnung kommst und schaffst, ein eigenständiges Leben zu führen. Und dann kommt die Thematik wieder Männer und Beziehungen und so. So, jetzt sage ich dir, wenn du so eine fast schon pathologische Angst hast vor dem Alleinesein, dass die so groß ist, dass du dafür solche Demütigungen in Kauf nimmst, dann musst du dir eine professionelle Hilfe suchen. Da musst du zu einem Psychologen, du musst eine Therapie machen, was auch immer. Oder? Ja. Bevor er dich rausschmeißt. Und dann sitzt du ganz wie ein gänzlich begossener Pudel da. Ich wünsche mir eben, dass die Beziehung doch noch zum Laufen kommt. Und bitte? Ich wünsche mir, dass die Beziehung doch noch... Ja, aber, entschuldige, wollen wir da ernsthaft drüber sprechen? Mädchen, da warum ist... Warum ist er denn noch mit mir zusammen? Weil, wir haben es gerade noch besprochen. Ist. Ja, weil es bequem ist. Mensch, werde wach. Der will dich nicht mehr. Dieses Ding ist ausgelaufen. Da läuft gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Der interessiert sich für dich als Frau, als Geliebte null. Null. Sehen sich andere, aber die wollen ja dann auch nicht dauerhaft was. Das ist dann nur vorübergehend, temporär. Wie meinst du das? Ja, andere Männer meinst die interessieren sich schon, aber es ist dann nur temporär. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht das naheliegende Thema mit den anderen Männern. Du musst stabil sein, stabil werden, dass du auf eigene Füße kommst. Das ist das Problem. Weißt du, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen redest. Hm. Die hat mitgehört. Das fände ich gut. Die kann dir vielleicht auch ein paar professionelle Tipps geben, was du tun könntest, wenn du es alleine nicht schaffst. Ja? So, ich habe dir meine Meinung gesagt. Die war ganz eindeutig. Das unterstreiche ich nochmal. So, und dann legst du bitte auf, Anke, und Magdalena ruft dich gleich an. Danke. Alles gut. Noch einen wunderschönen Abend. Ja, das wünsche ich dir und ein gutes Leben wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Benjamin, 18, hallo. Hallo. Benjamin, um ja, was geht's? Hallo? Ja, ich höre dich. Ich wollte mal so ein bisschen von meiner Vergangenheit so erzählen, von meinem Vater und so. Ja, was war denn da los? Ja, das war eigentlich ja schon früher, es ging ja schon früher los bei mir so, mit Gewalt, und es geht um Gewalt bei mir. So. Ach so. Mein Vater hat mich geschlagen. Von Kleinkind auf? Ja, vom Baby auf, eigentlich von Säugling auf. So, aber was ich mitbekommen habe, so ist eigentlich so die Gewalt mehr, habe ich so seit meinem 6. Lebensjahr mitbekommen. So. Wie hat er dich denn geschlagen? So ins Gesicht, also eigentlich überall so geschlagen halt, so dass ich blaue Flecken gehabt habe und so. Und warum und zu welchen Anlässen oder was waren die Auslöser? Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu spät von nach Hause kam oder so, habe ich gleich Prügel bekommen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Hm. Oder bei mir kommt auch noch dazu, ich habe ADHS, vielleicht kennen Sie das, ich weiß es ja. Ja, früher sagte man so aufgekratzte Kinder, ne? Also. Ja, und die Diagnose wurde damals festgestellt in der Klinik, da war ich 6 Wochen. Und seit ab dem Zeitpunkt halt wurde dann halt immer schlimmer so. Mein Vater hat halt mich dann immer so eingenommen halt in der Familie und so. Und das war eigentlich ja nicht so wirklich so eine Familie eigentlich. Ja, apropos Familie, es kam eine Mutter, klar. Ja, und zwei Geschwister noch. Älter oder jünger? Eines älter und eines jünger. Hat er sich den Geschwistern gegenüber auch so verhalten wie die? Meiner kleinen Schwester eigentlich, das war eigentlich das Engelchen von der Familie. Meine Großschwester, die hatte gar nichts mit meinem Vater so zu tun gehabt. Also Halbschwester, so meine. Ach so, das heißt, du hast das abgekriegt? Alles. Ja, eigentlich schon. Also die Gewalt, ich war zum Teil auch, manchmal, wenn ich so was beim Blödsinn halt gemacht habe, wurde ich zum Teil ins Zimmer eingesperrt, so Rollo zu, also als dunkles Zimmer und für zwei Tage oder so im Zimmer eingesperrt, nur so mit lange? Brot und so. So lange? Ja. Zwei Tage dunkles Zimmer nur mit Brot? Ja, und halt Wasser oder so und Toilette, da war halt was im Zimmer gestanden, wo ich dann so benutzen konnte. Ja, und aber sag mal, deine Mutter, die hat das doch alles mitgekriegt. Hat die das mitgemacht? Die war ja auch psychisch fertig und so von ihm. Also meine Mutter durfte nicht mal arbeiten gehen. Hm. So, also im Prinzip waren wir alle eingesperrt sozusagen. Also er hat sich der Mutter gegenüber auch gewalttätig verhalten? Ja, also der hat meiner Mutter schon ein Messer auf den Fuß geschmissen. So. Ach du lieber. Ja, und es ging halt zum Teil heftig her. Mich hat er schon mal durch die Wand durchgeschlagen, also durch Rehgipswand war das. Damals im alten Loch drin ist so. Warst du mal auch so verletzt, dass du ins Krankenhaus musstest oder zum Arzt? Also wenn ich verletzt war, einmal hatte ich eine Platzwunde am Arm, dann wurde es halt damals immer alles so hingestellt, ja, der ist gestürzt und so. Mhm. Also mein Vater ist dann immer, wenn es so Sachen war, ist mein Vater immer mit mir dann halt in die Klinik gegangen und so. Und hat gelogen? Ja, und hat dann halt gesagt, ja, und so, da ist das und das passiert, da war mal wieder hippelig und so. Sag mal, jetzt bist du 18 Jahre, das liegt ja alles dann noch gar nicht so lange zurück. Also, dass das aufgehört hat, wo sich meine Mutter von ihm getrennt hat. Wann war denn das? Das war Ende 2005, war das dann alles zu Ende der Alterung. So. Also vor 4 Jahren, da warst du 14. Ja. Mhm. Ja. Und dann bist du mit deiner Mutter und mit deiner kleinen Schwester seid ihr alleine gezogen? Irgendwann. Ja, das sind wir weggezogen. Ja. Dann, also wir waren erst noch für ein halbes Jahr, glaube ich, im Ort da noch und dann sind wir weggezogen und hat mein Vater dann auch zum Teil den Unterhalt persönlich vor die Tür gebracht. Mhm. Und nur, dass er meine Mutter sieht. Und er war in der psychiatrischen Anstalt und so. Wie denn, die Mutter oder er? Nee, mein Vater. Also ja. War in einer psychiatrischen Anstalt? Ja, aber das hat er dann abgelehnt und so. Und wie ist es denn heute? Hast du heute mit ihm Kontakt? Ich habe mit ihm keinen Kontakt mehr. Deine anderen Geschwister? Auch nicht, aber meine kleine Schwester, weil der weiß ich nicht so wirklich. Die blockt halt manchmal so ein wenig ab und so. Sie hasst den auch, sagt sie, aber ich glaube es nicht so wirklich und so. Wenn du heute, jetzt sind wir dann, also hast du seit 4 Jahren Ruhe, kann man so sagen, ne? Ja. Ungefähr. Wenn du jetzt so da an die Zeit zurückdenkst früher, wie denkst du über ihn? Böse nett halt. Ich habe das ja, für mich war das früher eigentlich normal. Ich habe gedacht, so geht es in jeder Familie ab. Hm. Weil ich bin so aufgewachsen damals. Kein Hass auf ihn? Hass eigentlich, wie soll ich das sagen, so. Hass hat man eigentlich nicht auf seinen Vater, wenn er sowas macht. Ich weiß es nicht, ob das auf jemand anders zugeht. Mhm. Ja, ich kann das schlecht so einschätzen, was ich da. Aber ja. Hass schon ganz ein bisschen halt so enttäuscht halt mehr so rüber. Ja, traurig. Dass ich nie einen Vater gehabt habe. Dass du so einen Vater gehabt hast, ja. Ja, und meine Mutter ist dann auf ans andere Ufer halt Chrome, also homosexuell ist sie. Achso, die ist jetzt lesbisch geworden. Ja, also das. Also ich weiß nicht, auf jeden Fall war da irgendwann mal so eine Frau bei uns im Wohnzimmer, bevor wir umgezogen sind. Ja. Und so ging es halt los, aber Problem damit habe ich echt dann von Anfang an keins damit gehabt. Hat denn deine Mutter heute eine feste Freundin? Die ist verheiratet mit einer Frau. Ach, die ist verheiratet mit einer Frau. Ja, seit letztem Jahr. Und du wohnst dann noch bei ich den... Ich wohne noch bei meiner Mutter, ja. Bei der anderen Frau dann auch. Genau. Und kommst du mit der klar? Mit der komme ich sehr gut zurecht, Sehr gut. Mhm. Was ich dich gerade fragen wollte... Mich wundert auch, dass in der Schule das niemand irgendwie bemerkt hat, dass du in so einer großen... Ja, in der Schule ist es auch nicht so aufgefallen, weil ich hatte eigentlich noch nie so richtig Freunde. So, ich habe eigentlich, mit mir wollte keiner was zu tun haben. Mhm. Ich war sozusagen das Opfer an der Schule. Mhm. Und die Lehrer haben auch nichts mitgekriegt? Die Lehrer, die haben halt immer alles auf das ADHS geschoben. Ja, und so. Genau. Ja, und wenn Hilfe versucht, habe ich schon versucht und so. Wie? Damals so, wenig so erzählt und so, aber... Das steht zwar in Berichten drin von mir, aber interessiert hat es auch keinen. Also, hast du schon eine verdammt harte Zeit hinter dir mit deinen mal gerade 18 Jahren? Ja. Benjamin, wie sieht jetzt deine Zukunftsplanung, deine Hoffnung so aus? Wo willst du hin? Was willst du machen? Also, momentan sieht es nicht so gut aus. Noten sind ja schlecht und so. Ja, und ich habe eine ziemlich lange Zeit gebraucht, um mich wieder aufzurabbeln. Das glaube ich. Ist ja auch normal. Ja, und dann bin ich halt auf eine Privatschule gekommen. Ja. Für so Problemkinder halt mit ADHS und so. Da waren es nur 7 Schüler in der Klasse. Ja. Und da habe ich halt erstmal ein Jahr gebraucht, bis ich mich wieder aufgerappelt habe. Und da bist du im Moment auch noch? Nee, da bin ich nicht mehr. Da bin ich jetzt seit letztem Jahr nicht mehr. Ja, fertig halt. Ach so. Benjamin, ich sehe gerade, meine Sendung ist gleich vorbei. Ja. Aber wir rufen dich sofort nochmal an. Leg mal bitte auf. Sofort, okay. Kann noch ein paar Minuten dauern. Leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. So, ihr Lieben, ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Das war unsere Sendung von heute und für diese Woche in der Technik Henrik Hage. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, 1 Uhr. Schönes